Deutschlandfunk Nova. Hielscha oder Hase? Weltweit sterben 7 Millionen Menschen jährlich an den Folgen von schmutziger Luft. Auch in so, naja, einigermaßen sauberen Ländern wie Deutschland gibt es immer noch ganz große Probleme mit der Schadstoffbelastung in der Luft. Und deswegen ist es interessant für uns, jetzt mal nach London zu schauen. Ne? Da hat der Bürgermeister Sadiq Khan die Luftqualität zur Chefsache erklärt. Und um das Problem in den Griff zu bekommen, sagt Khan jetzt, wir brauchen Big Data und die Zusammenarbeit mit Google-Netzreporterin Martina Schulte. Was genau hat er denn vor? Also die Londoner sind extrem unzufrieden mit der Qualität ihrer Luft. 53% sagen, dass ihre Gesundheit durch die schlechte Luftqualität gefährdet ist. Und deswegen steht eben für den Londoner Bürgermeister Sadiq Khan der Kampf gegen die Luftverschmutzung ganz oben auf seiner Agenda. Und er hat dabei aber ein Problem, was auch viele Städte hier in Deutschland haben. Er hat eigentlich nicht genug Daten darüber. Aber die Städte messen doch die Verschmutzung in der Luft, oder? Also da gibt es doch überall diese Messstationen. Ja, aber es ist halt eben nicht besonders genau. Und deswegen arbeitet London jetzt eben mit Google zusammen, und zwar genauer mit Google Street View. 2 Google Street View Autos, die sind ab nächsten Monat auf den Londoner Straßen unterwegs und die haben eben entsprechende Messgeräte und Sensoren an Bord. Und die fahren dann in London alle Straßen systematisch ab und machen alle 30 Meter eine Messung. Auf Basis dieser Messungen werden dann eben Klimakarten entwickelt, die zeigen, wo die Luft am stärksten durch Schadstoffe belastet ist. Die Daten, die dann dabei gewonnen werden, die werden dann mit anderen Daten zusammengebracht, die London jetzt schon hat. Weil die haben ja jetzt schon so 100 alte statische Messpunkte. Das sind dann so fest installierte Messgeräte, die zum Beispiel auf irgendwelchen großen Kreuzungen hängen oder so. Ja gut, aber 100 Messpunkte klingt jetzt auch nicht so crazy für so eine große Stadt wie London. Genau, und deswegen ist es ja eben auch so wichtig, mal genauer zu messen. Also bis auf die hyperlokale Ebene, also bis auf das einzelne Haus, die einzelne Straße runter zu gehen und genau für jeden Ort mal zu gucken, wie ist denn die Luftqualität hier, wie ist sie da. Und in dem zweiten Schritt werden eben auch diese Daten, die die Google Street View Autos gesammelt haben, die werden nochmal genauer analysiert. Das heißt, man guckt halt, okay, da ist die Luft besonders dreckig scheinbar. Hier hängen wir jetzt nochmal einen besonderen Sensor auf. Das sind dann nochmal so kleine, drahtlose, batteriegetriebene Messgeräte. Die hängt man einfach an den nächsten Laternenpfahl. Und die messen dann nochmal über eine längere Zeit an besonders sensiblen Orten, zum Beispiel vor einer Schule oder so, nochmal den Ozongehalt, die Stickstoffbelastung, CO2, aber auch so Sachen wie Temperatur, Feuchtigkeit oder Luftdruck. Und dann hat man am Ende so eine Art Google Street View Karte für Luftverschmutzung, oder wie? Genau. Das Coole ist, dass diese Karte halt eben nicht nur der Bürgermeister sieht, sondern wir alle, weil die wird nämlich offen einsehbar ins Netz gestellt, wie das aussehen könnte. Das kann man sich jetzt schon mal auf so einer Karte der Bay Area rund um San Francisco angucken. Da hat Google Street View in Zusammenarbeit mit der Stadt vor 3 Jahren schon mal ein vergleichbares Projekt gemacht. Also wer sich das anschauen will, wir haben das in unserem Beitrag verlinkt, den wir online gestellt haben. Und da kann man sich genau angucken für jede einzelne Straße, ne, wie hoch ist da der Feinstaub, wie hoch ist da das Stickstoffoxid. Und die Stadt kann dann halt überlegen, welche Maßnahmen muss ich treffen, um da oder da die Luftqualität zu verbessern. Also hier vielleicht noch ein paar Büsche und Bäume pflanzen, da vielleicht Filter einbauen, wie auch immer. Und solche Karten, die haben natürlich riesige Folgen auch für andere Sachen. Zum Beispiel denk mal an die Mieten und also wenn jemand eine Wohnung verkauft. Da ziehe ich nicht hin. Das ist, da kann ich nicht atmen. Das müssen sie billiger machen. Genau. Und was aber auch noch cool ist, dass solche Daten uns halt auch eine Möglichkeit geben, der Stadt auf die Füße zu treten. Wenn wir zum Beispiel feststellen, wow, scheiße, meine Straße ist ja die Hölle, ist ja total belastet. Da muss dringend was getan werden. Da kann man auf Grundlage dieser Daten zur Stadt gehen und sagen so, ey, wir können hier nicht mehr atmen, ihr müsst hier verdammt nochmal was tun. Davor hätten sie sagen können, ja, wieso? Ja. Wo sind die Beweise so ungefähr? Ja. Ihr könnt nicht mehr atmen? Ich will erstmal die Daten sehen. Seht ihr, Daten sind nicht immer per se nur schlecht oder per se nur gut. Es liegt immer an uns, was wir daraus machen. Dankeschön, genau. Martina Schulte. Deutschlandfunk Nova. Hielscha oder Hase?